mir wer wehtut, dann trag mich die Wut. Stehst immer zu mir, bin nie allein. Kannst böse werden, aber muss auch so sein. Manchmal was störrisch, durchaus erträglich. Manchmal sehr ruhig, aber alles ist möglich. Komm, mein Kind, wir fliegen geschwind. Sagst du komm, sag ich nicht nee. Manchmal genervt, aber durchaus erträglich. Manchmal zu ängstlich, aber alles ist möglich. Wenn du es willst, bleibst du liegen. Sagst, was du denkst, brauch nicht zu lügen. Du hast deine Ruhe und du lässt sie auf mir. Weil das so ist, gibt's immer ein Wir. Oft wenig entschieden, aber durchaus erträglich. Manchmal zu leise, aber alles ist möglich. Mein Kind, wir fliegen geschwind in den Garten der